Schlagartig änderte er den Kurs. »Sagen Sie mir, wo mein Vater geboren wurde, wenn Sie können.« Abermals zögerte der Antwortmann keinen Augenblick. »Ich werte das mal als Frage. Also genau genommen wurde er auf See geboren, einem Schiff namens Maribel.« Wieder fühlte Phil sich, als hätte ihm jemand einen Kinnhaken verpasst. Es war eine alte Familiengeschichte, wie ein Schatz gehütet und weitergegeben. Großvater und Großmutter waren von einer Pilgerfahrt nach London, wo ihre Eltern herstammten und ihre Jugend verbracht hatten, nach Amerika zurückgekehrt. Großmutter hatte darauf bestanden, die Reise anzutreten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Rückkehr im 8. Monat schwanger wäre. Es gab ein Unwetter, Großmutters Seekrankheit war so heftig, dass sie die Wehen auslöste. An Bord gab es einen Arzt und der brachte das Kind dann zur Welt. Keiner rechnete damit, dass der kleine John überleben würde, doch das tat er, dick in Baumwolldecken gewickelt und mit Hilfe einer Augenpipette gefüttert. Und so wurde letztlich auch der Jura-Absolvent von Harvard, Philip Jäger Parker, ermöglicht. Er setzte abermals an, sein Gegenüber zu fragen, dessen Hände immer noch sorgfältig gefaltet waren, woher er das alles wissen könne, ließ es aber bleiben. Die Antwort wäre dieselbe, weil ich der Antwortmann bin. Fragen verstopften seinen Kopf wie eine in Panik geratene Menschenmenge, die aus einem brennenden Gebäude entkommen wollte. Die Stoppuhr hatte die 2 überschritten, das Ticken schien noch lauter geworden zu sein. Der Antwortmann wartete mit gefalteten Händen. »Wird Curry so wachsen und gedeihen, wie ich mir das ausmale?« platzte es aus Phil heraus. »Ja.« »Was noch, was noch? Sallys Vater und wohl auch ihre Mutter, werden sie sich wieder beruhigen?« »Ja, nach einer gewissen Zeit.« »Wie lange?« Der Antwortmann schien kurz zu rechnen, während der einzelne Zeiger auf seiner Uhr bei der 1 ankam. »7 Jahre«, sagte er. Phil wurde schwer ums Herz. 7 Jahre waren eine Ewigkeit. Er hätte sich einreden können, der Antwortmann habe sich die Zahl aus seinen dünnen Fingern gesaugt, aber daran glaubte er nicht länger. »Ihre Zeit wird knapp nur, Phil.« Das konnte er selber sehen, aber ihm wollte keine andere Frage einfallen, außer »Wie lange werde ich leben?« und deren Zwillingsfrage »Wie lange wird Sally Ann leben?« Aber wollte er die Antworten darauf auch wissen? Nein, das wollte er nicht. Weil er seine verbliebenen 50 oder 40 Sekunden nicht verschwenden wollte, stellte er die einzige Frage, die ihm auf die Schnelle in den Sinn kam. »Mein Vater meint, es würde Krieg geben. Ich meine, es gibt keinen. Wer von uns hat recht?« »Er.« »Wird Amerika daran beteiligt sein?« »Ja.« »Wie lange noch, bevor es uns hineinzieht?« 4 Jahre und 2 Monate.« Er hatte jetzt noch 20 Sekunden übrig, vielleicht ein klein wenig mehr. »Werde ich eingezogen?« »Ja.« »Werde ich verletzt?« »Nein.« Aber das war nicht die richtige Frage. Sie hinterließ ein Schlupfloch. Werde ich im Krieg umkommen? Die große Stoppuhr kam bei der 0 an und klingelte laut. Der Antwortmann stellte das Rasseln ab. »Sie haben die letzte Frage kurz vor dem Klingeln gestellt. Daher werde ich sie beantworten. Nein, nur Phil, Sie werden dort nicht umkommen.« Phil lehnte sich zurück und stieß die Luft aus. »Ich habe keine Ahnung, wie Sie das anstellen, aber das war alles sehr heftig, Sir. Ich muss wohl annehmen, dass das Ganze nur Theater war. Sie müssen gewusst haben, dass ich komme und haben sich über meine Vorgeschichte und die Hintergründe informiert. Ihre $25 haben Sie sich jedenfalls redlich verdient.« Der Antwortmann lächelte nur. »Dabei wusste ich nicht mal genau, wohin ich wollte oder welchen Weg ich nehmen würde. Wie also konnten Sie es da wissen?« Keine Antwort. Natürlich nicht. Seine 5 Minuten waren um. »Oh, was ist das? Ich fühle mich auf einmal irgendwie komisch, schwummrig.« Die Welt schien sich aufzulösen. Der Antwortmann saß immer noch an seinem Tisch, sah jedoch aus, als würde er sich nach hinten zurückziehen, als bewegte er sich auf Schienen. Phils Blickfeld trübte sich in einem fahlen Grauschleier. Er hob die Hände, um sich die Augen zu reiben, und aus dem Grau wurde schwarz